ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen! Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Dies ist Ihr nostalgischer Krimi-Podcast mit herrlich historischen Hörfunk-Highlights aus den ARD-Radioarchiven, aus den besten Sendern der Welt, meine Meinung. In diesem Podcast bringen wir Kriminalhörspiele, die sonst kaum noch laufen, nur noch hier und das immer donnerstags. Verehrte Hörer. Verehrte Hörer. Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche... Wir sind mal wieder in die Archive von Radio Bremen eingetaucht und dort fanden wir gleich zwei kurze Krimi-Klassiker im Schallarchiv, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Und wann immer diese Fanfare erklingt, haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Hier kommt sie. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent. The story you're about to hear is true. Mit diesen Worten begann ab 1949 in den USA jede Folge der endlosen Radio-True-Crime-Report-Reihe Dragnet. NBC brings you Dragnet. Dragnet mit der wunderbaren Musik. In dieser Radioserie wurden authentische Kriminalfälle aus den Polizeiberichten mit Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellt. Die Namen der Figuren wurden geändert, um Unschuldige zu schützen. So hieß es. Der Erfolg war so groß, dass diese Hörfunkidee schon 2 Jahre später ins Fernsehen gelangte. Auch in Deutschland entstanden in den 50ern die ersten Nachinszenierungen realer Kriminalfälle. Radio Bremen hatte gleich 2 Hörspielreihen dieser Machart im Programm. Die wahren Fälle hieß die eine und diese Kriminalreportagen kamen so herrlich ernsthaft daher, dass man fast schmunzeln musste. Aus diesem Format senden wir nachher Der Fall Stawiski von 1963. Doch zuerst schauen wir auf die andere, noch ältere True-Crime-Serie von Radio Bremen. Sie hieß Hoher Gerichtshof. 1955 und 56 entstanden 12 Folgen mit jeweils in sich geschlossenen Erzählungen. Aber das sind keine guten Jahrgänge für Hörspielschätze aus Bremen gewesen, denn in dieser Zeit wurden viele Funkaufnahmen einmal gesendet und dann sofort unwiederbringlich gelöscht. Speichertonbänder waren knapp. Nur 6 der Hoher Gerichtshof-Episoden haben überlebt. Wir bringen Ihnen nun die älteste, die noch da ist. Der Fall Cortot war Folge 5 und kam im November 1955 zur Ursendung. Dieser Fall klingt nicht nach nüchterner Reportage. Tatsächlich hat man gar nicht den Eindruck, eine wahre Begebenheit erzählt zu bekommen, zumal die Rahmenhandlung mit dem interessierten Kneipenbesucher dazu gedichtet wurde. Aber die Geschichte ist wahr, auch wenn sie heute kaum zu glauben ist. Hoher Gerichtshof. Hören Sie Heinz Bennent, Wolfgang Golisch, Herzlieb Kohut und Friedrich W. Bauschulte in der Regie von Armas Steen Fühler und eben der sagt das Hörspiel jetzt an. Der Fall Cortot. Die Geschichte eines Prozesses nach den Akten aufgezeichnet von Ludwig von Rees und Martin Rocard. Hallo? Ist hier niemand? Hey! Bedienung! Ich bin bei der Musik eingeschlafen. Ja, was soll's denn sein? Was zu trinken? Was Kaltes mit Eis? Oh, Eis habe ich nicht. Hm? Kein Eis bei dieser Hitze? Ich bin schon ganz ausgedörrt. Ein elender Staub auf der Straße. Nehmen Sie ein Whisky mit Soda. Whisky habe ich nicht. Na, Herrgott, dann einen Martini oder einen Cognac. Ich habe Durst. Also was denn, ein Martini oder? Cognac Soda. Also ein Cognac Soda, jawohl. Die Sonne senkt einem noch die Haare vom Kopf. Wie lange fahre ich denn noch bis Marseille? Ja, womit? Mit dem Fahrrad? Mit dem Wagen. Oh, so eine gute Stunde noch. Stunde? Ja, ich lasse mir Zeit. Erst mal ein bisschen in den Schatten. Ja. Na, kühl ist es ja hier wenigstens. So, bitte. Ein Cognac Soda. Ja. Danke. Oh, so hastig trinken ist aber nicht gut, wenn man durchgeschwitzt ist. Ich hab Durst, noch einen. Ja, ist recht. Erst mal den Staub aus der Kehle spülen. Ich hab nämlich einen offenen Wagen. Wohl nicht viel los hier, ne? Oh. Dass in dem Nest bei der Hitze kein Mensch Durst hat? Bei so einem Wetter musst du ihre Kneipe rammelvoll sein. Die nicht. Noch einen im Ort? Mhm. So, bitte. Danke. Konkurrenz, was? Nicht mehr so wichtig. Ich bin nur noch bis zum 1. hier. Hab die Bude verkauft. Ach so. Ja, deshalb nicht mehr so interessiert, ne? Kann ich verstehen. Ja, sehr, sehr zuvorkommend sind Sie ja gerade nicht zu Ihren Gästen, ne? Hab ich auch nicht mehr nötig, ja. Ja, und ganz im Vertrauen würde auch nichts nützen. Jedenfalls nicht bei den Leuten hier aus Po. Die gehen nicht mehr in dieses Haus. Ach, und warum nicht? Ist eine lange Geschichte. Ach, das tut gut. Ist ein altes Haus, was? Mhm, ja, ziemlich. Der andere, ich meine, die Konkurrenz, die ist wohl moderner, besser angerichtet und so, hm? Nicht unbedingt. Ja, warum gehen denn die Leute aus dem Ort nicht mehr hierher? Ach, sie gehen schon, aber nicht mehr oft genug. Es lohnt sich nicht für einen, der heiraten will. Hab alles versucht, bin ja selbst aus Po. Aber, naja, meine Frau, meine zukünftige, meine ich, ist dagegen. Diese Kneipe hier, die hat allerhand Unglück gesehen, wissen Sie? Früher da, also so vor ein paar Jahren, da war das hier immer voll bis in die Nacht. Da kamen die Bauern und die Handwerker und besonders die Arbeiter des Kalkofens. Der liegt direkt hier nebenan. Ja, ich habe ihn gesehen. Die Mauern vom Kalkofen, die reichen direkt hier an unsere Mauern. Hier, Sie können durchs Fenster, können Sie sehen, sehen Sie? Ja, ich sehe. Also, da war was los hier. Der Wirt, der hieß Cortot, Martin Cortot. Seine Frau, die Marie, die war ein Aas. Ja, die hatte viele Freunde, meine ich. Ja. Und, naja, er war auch nicht gerade ein Tugendbold, aber er hielt die Kneipe in Ordnung, scheuerte und spülte, machte alle Arbeit im Hause. Und sie trieb sich während der Zeit herum. Und dann war noch ihr Bruder Jean da, und das ist ein ruhiger, stiller Mann, der half so mit und bediente. Na, also, was soll ich lange ausholen? Eines Tages, da stellte der alte Cortot seine Frau, weil sie sich wieder herumgetrieben hatte. Und da gab's Krach. Marie! Wo warst du? Die ganze Bude sitzt voll und du. Wo warst du, hab ich gefragt. Ich war unterwegs, Liebling. Das weiß ich. Ich hab jetzt genug, hörst du? Genug von deinen Liebschaften. Genug, verdammt nochmal! Martin, das geht jetzt alle. Raus, Jean! Ich wollte dir nur sagen. Bleib, Jean, hilf mir. Martin hat mich bedroht. Raus, Jean! Was ich hier mit deiner Schwester anzumachen habe, geht in den Dreck an. Verschwinde! Du hast doch gehört? Das Bier ist alle. Jetzt rede ich mit dir. Lass mich los! Schier dich nicht. Du lässt dich doch von anderen Männern auch anfassen. Du tust mir weh. Lass mich doch los. Verschwinde, hörst du? Raus mit dir und lass dich hier nicht wieder blicken. Was ist da los? Da hat doch jemand geschrien. Marie, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Dieser Lump, dieser Schuft. Wenn der erst mal tot ist, dann bete ich 3 Rosenkränze. Marie. Ach, was verstehst denn du davon? Halt doch einen Mund. Wenn dies alte Scheusal bloß erst weg wäre für immer. Bist du immer noch da? Raus, sag ich! Aber Herr Kloppo! Ja, ich gehe hier schon. Ich gehe hier schon. Lass mich doch los! Setzt euch, das geht euch alle gar nichts an. Das dulde ich nicht in meinem Haus. So, Martin, was du da von meiner Schwester sagst... Halt's nur, Jean! Bediene hier! Musik, los! Los, Musik! so war das. Corto jagte Marie aus dem Hause. Sie rannte in den Wald, kam dann in den Ort zurück, klopfte bei Bekannten an und bat um Unterkunft. Aber kein Mensch nahm sie auf. Ach, das ist begreiflich. Ich hätte es wohl auch nicht getan. Man kommt ins Gerede. Und so eine Frau, die sich rumtreibt, die hat kein Mensch gern im Haus. Aber was tat sie? Erzählen Sie weiter. Spät am Abend, es war stockdunkel, schlich sie hier ums Haus. Es brannte noch Licht in der Stube, in der ihr Mann und ihr Bruder Jean saßen. Sie klopfte ans Fenster. Martin! Hey, ist da wer? Am Fenster, Martin. Wer ist da? Gibt nichts mehr. Ist geschlossen für heute. Ich bin's, Martin. Du, ich glaube, es ist Marie. Marie? Wer ist da draußen? Ich, Martin. Was willst du? Ich wollte... Ach, Martin, ich bin den ganzen Tag herumgeirrt. Wohin soll ich denn? Ich tu's ja nicht wieder, Martin. Nie, ich schwöre, nie wieder. Deine Schwüre kenne ich. Martin, bei allem, was mir heilig ist, nie wieder. Ich kann doch gar nicht ohne dich. Du weißt doch genau, wir beide, wir, wenn wir uns auch mal streiten, aber du kennst mich doch. Du darfst mich nicht verstoßen, sonst, ich weiß nicht, was ich tu. Nun heul nicht. Komm schon rein. Ich schließ dir auf. Na, Gott sei Dank, die vertragen sich wieder. Hab ich ja gewusst. Immer das Gleiche mit den beiden. Martin. Ist ja schon gut. Ich bin ja so froh, dass du wieder gut bist. Oh, das war so furchtbar. Vor allen Leuten. Und dann im Dorf, wie sie mich anschauten. Ja, nun komm schon. Du, wir wollen uns nie wieder so erzürnen. Ja, Martin, nie wieder. Ich bin ja kein Unmensch. Das weiß ich ja, Martin. Das weiß ich. Na, Marie. Ach, na, Jean. Ja, dann bin ich wieder. Ja. Und wir wollen das vergessen, hörst du? Martin sagt auch... Ist ja schon gut. Also, ist doch alles halb so schlimm, das habe ich ja gewusst. Darauf müssen wir eigentlich einen trinken. Was, Martin? Marie? Ja, dann hol schon die Flasche. Eine? Eine nur, Martin? Jean hat recht. Wir wollen feiern. Ja, Martin? Warum denn nicht? Ich sag's doch, warum denn nicht? Dann gib was zu trinken, Jean. Ja, hier sind schon die Gläser. Gerade recht zu dieser Zeit. Morgen ist die Kneipe sowieso geschlossen und übermorgen auch, weil nämlich Ostern ist. Also, da? Trinken wir. Ja. Jean holte eine Flasche nach der anderen. Es wurde ein gewaltiges Gelage. Bis zum Abend des zweiten Ostertages sah und hörte man nichts von den Corteau. Die schliefen wohl ihre Räusche aus. Na, geben Sie mir auch noch einen. Ja, aber gern. Also was da an den Feiertagen war, darüber weiß man nichts Genaues. Aber am Abend des zweiten Ostertages, da erschien Marie auf der Polizei. Ich möchte etwas melden. Aber Frau Corteau. Ich will was melden, Armer. Ja, Frau Corteau. Sie sind ja so aufgeregt. Ist das passiert? Mein Mann und mein Bruder, sie sind tot. Tot? Was denn? Ich sag doch. Um Gottes Willen. Das wollte ich melden, Armer. Schreib das auf, Armer. Hörst du? Er lag neben mir im Bett und da... Na, Augenblick mal, Frau Corteau, Augenblick. Ich muss das aufschreiben. Ja, Armer, schreib das auf. So, wie ich es dir sage. Hörst du? Martin, mein Mann, er lag neben mir im Bett und da plötzlich richtet er sich auf und dann fiel er tot zurück. Was? Ja, ich dachte, er ist ohnmächtig geworden. Wir hatten nämlich, Armand, schreib das auf. Ja. Wir hatten nämlich... Wir hatten nämlich, Herr Kommissar, vorher getrunken. Und wie er so zurückfällt, da denke ich, er hat eine Ohnmacht. Wieso dachten Sie an eine Ohnmacht, Frau Corteau? Ich sagte doch schon zu Armand, er hat das doch alles aufgeschrieben. Und das ist mir bekannt, antworten Sie auf meine Fragen. Ja, Herr Kommissar. Also, warum dachten Sie an eine Ohnmacht? Wir hatten doch so viel getrunken. Was haben Sie getrunken? Cognac und Likör und Champagner und alles durcheinander. Scheint ja eine tolle Sauferei gewesen zu sein. Weiter, Sie dachten also an Ohnmacht. Ja, ich sprang aus dem Bett und wollte Wasser holen. Und da lag mein Bruder Jean auf dem Fußboden. Tot. Ich wäre fast über ihn gestolpert. Und das alles passierte in der Nacht nach der Trinkerei? Ja, Herr Kommissar. Und warum sind Sie erst am übernächsten Tag zur Polizei gegangen? Ich bin am zweiten Ostertag gegangen, Herr Kommissar. Das meine ich ja. Antworten Sie auf meine Fragen. Warum gingen Sie erst am zweiten Ostertag zur Polizei? Ich war so verwirrt, Herr Kommissar. So erschrocken über die beiden Toten, dass ich... Das müssen Sie doch verstehen. Haben Sie nicht an einen Arzt gedacht? An Nachbarn? Was sollten die wohl tun, Herr Kommissar? Da war doch nichts mehr zu machen. Ob Sie daran gedacht haben, Frau Courtois, will ich wissen. Gedacht. Nichts habe ich gedacht. Erschrocken war ich. Wusste nicht, was ich denken sollte. Stellen Sie sich doch mal in der Lage vor, Herr Kommissar. Unterlassen Sie Bemerkungen, die nicht zur Sache gehören. Ja, Herr Kommissar. Frau Courtois, wollen Sie nicht endlich ein Geständnis ablegen? Geständnis? Wieso Geständnis? Was soll ich denn gestehen, Herr Kommissar? Was Sie uns da in den ganzen Vernehmungen erzählten, das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Aber ich bin doch gleich zur Polizei gegangen. Armand, der hat doch alles aufgeschrieben. Nachdem Sie genügend Zeit gefunden hatten, sich alles schön zurechtzulegen. Fast 2 Tage haben Sie dazu gebraucht. Ich verstehe Sie nicht, Herr Kommissar. Ja, verdammt nochmal, Sie wollen nicht verstehen. Aber ich werde Sie schon dazu bringen. Wir haben die Toten inzwischen obduziert. Die Gerichtschemiker stellten bei beiden einwandfrei Vergiftungserscheinungen fest. Gift? Was für Gift? Die Art des Giftes ist bisher noch nicht festzustellen, aber auch das werden wir schon noch herausbekommen. Gestehen Sie, Frau Courtois, Sie waren es. Nein. Gestehen Sie doch, Sie haben die beiden umgebracht. Ich habe es nicht getan. Es gab Streit, Sie tranken und dann plötzlich im Rausch, total betrunken. Erinnern Sie sich doch, Frau Courtois, sagen Sie die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit, ich war es nicht. Erleichtern Sie Ihr Gewissen, mit dem Sie eines Tages vor einen höheren Richter treten werden. Ich bin unschuldig. Also gut. Frau Courtois, ich verhafte Sie wegen Mordverdacht. Abführen. Nein! Ich habe Sie nicht vergiftet! Ich bin es nicht gewesen! Ich bin unschuldig! Unschuldig! Na, erzählen Sie weiter, wenn es noch was zu erzählen gibt. Oh ja, eine ganze Menge noch, Herr. Die machte keine gute Figur, die Frau Courtois, bei den Verhören. Und meine Mutter, die musste auch als Zeugin hin. Wir hatten damals einen kranken Hund. Er war Mutters Liebling. Er war schon alt und wie gesagt, krank. Und weil er sich so quälte, da holte meine Mutter die Courtois. Sie sollte den Hund schmerzlos töten. Und die Courtois, und machte sie es? Mhm. Sie kochte eine Suppe für den Hund und er fraß sie auf. Ein paar Minuten später fiel er tot um. Ja, es war giftende Suppe. Aus Kräutern und so. Donnerwetter. Ja, sie verstand sich drauf. Das war in der ganzen Gegend bekannt. Und meine Mutter, die musste das damals als Zeugin erzählen. Und die anderen, die das alles mit angehört hatten, als Frau Courtois über ihren Mann nach dem Streit sagte... Ach ja, wenn der erst einmal tot ist, dann bete ich 3 Rosenkränze. Genau das hatte sie gesagt. Das sprach nun alles gegen sie bei der Verhandlung vor Gericht. Ich habe mir den Prozess auch angehört. Zuerst, da fragte der Vorsitzende sie über ihr Leben aus. Und die ganzen Familienverhältnisse, die wurden aufgerollt. Angeklagte, Sie sind also selbst in einer Gastwirtschaft aufgewachsen? Ja. Sie gehörte Ihrem Vater? Ja. Hat Ihr Vater viel getrunken? Er trank schon morgens und ich fand oft beim Saubermachen eine Flasche unter seinem Bett versteckt. Wie verhielt sich Ihr Vater, wenn er betrunken war? Wenn er betrunken war, dann schlug er mich oft. Und ich konnte mich ja nicht wehren. Und Ihre Mutter? Die tat, was sie konnte, aber er schlug sie auch und dann war viel Streit im Hause. Und als sie starb... Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter starb? 12 Jahre. Blieben Sie bei Ihrem Vater in der Wirtschaft? Ja. Ich musste helfen, bis spät in die Nacht oft. Und dann später musste ich mich zu den Männern setzen, die betrunken waren. Musste mit ihnen tanzen. Verlangte das Ihr Vater von Ihnen? Ja. Und Sie, wehrten Sie sich dagegen? Nein. Es machte mir Spaß. Ich musste immer viel arbeiten und da war ich froh, wenn ich mal tanzen durfte. Tranken Sie auch? Ja, die gaben ja immer einen aus. Und wenn ich getrunken hatte, dann wurde ich immer sehr vergnügt und das mochten die Gäste gern. Noch eine Frage an die Angeklagten? Ja, bitte. Herr Staatsanwalt. Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal mit einem Mann in Nähe in Berührung kamen? Wie alt ich war? Der Herr Staatsanwalt meint, wann Sie zum ersten Mal einen Geliebten hatten. Ja, das... Das war mit 14 Jahren war das. Wie viel Alkohol tranken Sie damals an einem Tag oder an einem Abend? Können Sie ungefähr die Menge angeben? Na so, wie soll ich das sagen? Ich habe immer mitgehalten. Und manchmal, da trank ich die Männer glatt unter den Tisch. Mit 14 Jahren? Ja, ich war es ja gewohnt zu trinken. Danke, keine Fragen mehr. Herr Verteidiger? Was wurde aus der Wirtschaft Ihres Vaters? Führte er Sie bis zu seinem Tode weiter? Nein, sie ging bald ein. Wir hatten Schulden. Und Ihr Vater, was machte er? Er trank weiter. Schadete ihm dieser starke Alkoholgenuss nicht? Er war oft krank und dann wurde er verrückt. Er sollte in eine Anstalt kommen, aber da starb er. Danke, keine Frage mehr. Wir kommen nun zu den Geschehnissen in der Mordnacht. Ich habe die Männer nicht vergiftet. Ich habe sie nicht umgebracht. Ich habe die Männer nicht vergiftet. Ich habe sie nicht umgebracht. Immer wieder sagte Frau Cortot diese Worte vor den Richtern. Die klingen mir heute noch in den Ohren. Man glaubt ihr natürlich kein Wort. Ja, die Verhandlungen zogen sich endlos in die Länge. Ich weiß nicht mehr genau, was da alles zur Sprache kam. Nur noch Bruchstücke sind in meiner Erinnerung. Aber sie waren ausschlaggebend für den ganzen Prozess. Aber es ist doch völlig ausgeschlossen, Angeklagte, dass Sie von der schweren Krankheit Ihres Mannes nichts gewusst haben wollen. Er lag neben Ihnen im Bett und plötzlich richtet er sich auf und fällt tot um. Es kann doch unmöglich ein Zufall sein, dass zur selben Stunde, als Ihr Mann starb, auch Ihr Bruder tot umfällt. Die Sachverständigen, meine Herren, haben eindeutige Vergiftungserscheinungen bei beiden Männern festgestellt. Herr Vorsitzender, wenn die Herren Sachverständigen schon von einer Vergiftung sprechen, dann müssen Sie doch wenigstens angeben, um was für ein Gift es sich gehandelt hat. Bitte, meine Herren. Arsen ist es nicht, das haben wir einwandfrei festgestellt. Beide Männer waren auch nicht anfällig, sondern kräftig und robust. Für einen plötzlichen Tod durch Herzschlag lag nicht die geringste Ursache vor. Ich habe die Männer nicht vergiftet. Angeklagte, was haben Sie damals dem Hund gegeben, den Sie töten sollten? Ich gab ihm Tollkirschen und Bilsenkraut. Beides wächst überall in unserer Gegend. Die Tollkirsche im Walde und das Bilsenkraut am Dorfrand. Sie geben also zu, von Giften etwas zu verstehen. Ja, Herr Staatsanwalt. Haben Sie denn nicht, als Ihr Mann Sie aus dem Hause warf und Sie im Wald umherirrten, haben Sie da nicht vielleicht den Plan gefasst, die Männer zu beseitigen? Nein, niemals. Aber wie können Sie es sich erklären, dass Sie erst zwei Tage später bei der Polizei die Todesanzeige gemacht haben? Sie haben sich doch mit beiden Leichen in demselben Haus aufgehalten. Hatten Sie vielleicht in dieser Zeit die Absicht, die Toten beiseite zu schaffen? Nein. Ich sagte doch schon, ich hatte einen solchen Schreck bekommen und war völlig durcheinander. Ich habe auf dem Stuhl in der Küche gesessen und vor mich hingegrübelt. Dabei habe ich etwas getrunken. Ich habe die Männer nicht vergiftet. Ich habe sie nicht umgebracht. Die Beweisaufnahme war zu Ende. Sie können sich denken, dass kein Mensch im Gerichtssaal an Frau Cortots Unschuld glaubte. Wir kannten sie ja. Und dann, dass beide Männer zur selben Stunde tot umfielen. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Das sagte ja auch der Staatsanwalt. Und er beantragte die Todesstrafe. Und der Verteidiger? Ja, was sagte der Verteidiger? Er sprach nur kurz. Hohes Gericht! Kein Mörder tötet ohne ein ausreichendes Motiv. Außerdem begeht kein Giftmörder zur gleichen Zeit zwei Morde, sozusagen in demselben Zimmer. Das wäre ja viel zu auffällig. Betrachten wir alle historischen Giftmorde, vor allen Dingen das klassische Beispiel der Marquise von Brinvilliers. Sie tötete ihre ganze Verwandtschaft, aber immer in gewissen Abständen. Für Marie Cortot lag nicht die geringste Veranlassung zu einem Doppelmord vor. Sie hatte sich wieder mit ihrem Mann ausgesöhnt und man hatte ein großes Friedensfest gefeiert. Am Ende dieser Versöhnungsfeier konnte nach den Gesetzen der allgemeinen Logik kein Mord stehen. Der Verteidiger beantragte Freispruch? Ja. Und was geschah mit Marie Cortot? Marie Cortot wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ein klarer Fall. Ich hatte nichts anderes erwartet. Na, ich kann verstehen, dass dieses Haus gemieden wird und Sie die Kneipe wieder verkauft haben. Ein ungemütliches Gefühl, wenn man daran denkt, dass hier im Hause zwei Männer... Ich möchte zahlen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Herr. Was denn? Nicht zu Ende? Ja, aber ich will Sie nicht aufhalten, wenn Sie weiter wollen. Ja, ja, das heißt, was gibt's denn noch zu erzählen? Ach, das ist schnell getan. Inzwischen wurde die Wirtschaft von einem gewissen Ehepaar Olivier übernommen. Der Mann arbeitete viel im Wald draußen und seine Frau machte die Wirtschaft hier. Und eines Tages, es war so abends gegen sechs, da saßen hier zwei Arbeiter aus dem Kalkofen. Sie hatten ein Glas Wein getrunken, Frau Olivier war gerade in der Küche. Und als sie die Gaststube betrat, da fielen die beiden Arbeiter ohnmächtig von den Stühlen. Es ist ja unheimlich. Ja, ja. Frau Olivier riss sofort die Fenster auf und besprengte die beiden ohnmächtig mit Wasser. Und na, sie erholten sich dann auch sehr schnell. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Na, man vergaß die Geschichte bald wieder. Aber acht Tage später, da geschah das Unglück. Als Herr Olivier nach Hause kam, da lag seine Frau tot auf dem Fußboden im Schlafzimmer. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Tot? Das ist ja wie ein Fluch über diesem Haus. Ja, ja, die Leute erzählten auch so allerhand in dieser Richtung. Aber die Behörde jedoch kümmerte sich weiter nicht darum. Man hielt den Tod für einen Unglücksfall. Herzschlag, sagte der Arzt. Und keinem Menschen kam der Gedanke, dass Herr Olivier vielleicht seine Frau umgebracht haben könnte. Seltsam. Und dabei hatte man Frau Cortot doch sofort verdächtigt. Na ja, aber so ist doch das immer in der Welt. Wenn einer ein unsolides Leben führt und trinkt und sich prügelt und so, dann traut man ihm schon allerhand zu. Aber einem so braven Mann wie Olivier... Naja, also jedenfalls wurde die Frau in allen Ehren begraben. Olivier verließ den Ort. Die Kneipe übernahmen die Meuniers aus Marseille. Junge, ordentliche Leute. Es war im Sommer und ziemlich heiß. Auch hier in der Gaststube. Na, eine Frau Meunier, die ihr Geschäft verstand, ließ die Fenster offen, sorgte für gute Luft und verstand sich auch ausgezeichnet aufs Kochen. Die Leute im Ort mochten sie sehr gern. Na, und so lebte das Geschäft langsam wieder auf, trotz der unheimlichen Geschichten. Ja, oder gerade deswegen. Ich meine, die Neugier und die Sensation. Na, ja, vielleicht auch das. Na, also der Sommer verging, der Herbst kam, es wurde auch kälter. Die Fenster konnte man nun nicht mehr offen halten. Eines Tages, Herr Meunier hackte gerade Holz im Hof. Und als er ins Haus zurückkam, da lag seine Frau tot auf dem Fliesen. Das ist ja entsetzlich. Ja. Mein Gott, auch diese Frau? Ja. Doch, brauchen Sie nicht aufzuregen. Ja. Nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Und die Fenster, die sind ja jetzt offen. Na, nun endlich griffen die Behörden ein. Die besten Sachverständigen wurden aus Paris geholt. Und wieder stellte man bei Frau Meunier Giftspuren fest. Ja, und dann fand man endlich heraus, woher das Gift kam. Hier, nebenan aus dem Kalkofen. Aus dem Kalkofen kam ja, das Gift? Ja, die Wände der beiden Häuser waren damals undicht. Waren alte Wände, aus Lehm. Und durch diesen porösen Lehm drangen die Kohlenoxidgase des Kalkofens durch und in dieses Haus. Ja, und Sie wissen es ja. Kohlenoxidgas, das riecht man nicht und man sieht es ja auch nicht. Ja, ich weiß, aber das ist ja unglaublich. Ja, so war das damals. Diese Gase machten die Leute erst ohnmächtig und dann starben sie. Dann war ja Frau Cortot gar nicht die Mörderin ihres Mannes und ihres Bruders. Nein, das war sie gewiss nicht. Ja, aber sie wurde doch hingerichtet. Tja, allerdings. Unschuldig hingerichtet. Es ist doch ein bisschen kühler geworden, Herr. Also, wenn Sie noch vor der Dunkelheit in Marseille sein wollen, ja, dann müssten Sie jetzt... Ich glaube auch, es wird jetzt Zeit für mich. Das ist wahr. Wie meinen Sie? Ach, nichts. Ich dachte nur so. Wie viel es im Leben ist zu reparieren, was mal schiefgegangen ist. Aber so ein Irrtum? Ja. Auf Leben und Tod? Ja, Herr, das ist wahr. Keiner von uns, welches Amt er auch immer haben wird... ist unfehlbar. Das war der erste von zwei wahren Hörspielfällen aus der Reihe Hoher Gerichtshof, hörten Sie. Der Fall Cortot, inszeniert von Armas Steen Fühler mit Heinz Bennett, Georg Eilert, Wolfgang Golisch, Herzlieb Kohut, Friedrich W. Bauschulte, Ruth Puls, Wolfgang Engels und anderen. Zum ersten Mal gesendet wurde dieser Fall am 10. November 1955. Er ist einer der ältesten erhaltenen Funkkrimis von Radio Bremen. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.

Er hat sich in einer leerstehenden Villa in Chamonix verkrochen. Ist er schon festgenommen? Noch nicht. Aber in ein paar Minuten wird er sein. Was? Ich denke, man weiß, dass diese Festnahme nur durch mich erfolgen soll. In Chamonix weiß man es offenbar nicht. Als man mich anrief, habe ich selbstverständlich darauf aufmerksam gemacht. Aber in Chamonix bestand man darauf, die Verhaftung selbst vorzunehmen. Bedauerlicherweise waren Sie gerade nicht da. Verdammter Mist. Rufen Sie sofort in Chamonix an. Man soll auf mich warten. Auch das noch. Nehmen Sie ab. Ja? Chamonix, Herr Kommissar. Geben Sie schon her. Ja, ich bin es selbst. Haben Sie ihn erwischt? So. Ja. Ja, ich habe verstanden. Tot. Alexander Stawisky entzog sich seiner Verhaftung, indem er sich eine Kugel durch den Kopf jagte. Die Jagd war zu Ende. Der Mann, der ganz Frankreich in Aufruhr versetzt hatte, war tot. Hatte sich durch seinen Selbstmord der irdischen Gerichtsbarkeit entzogen. Selbstmord? 2 Tage später berichtete eine Zeitung: Wir sind der Selbstmordversion nachgegangen. Wenn sie stimmt, so muss Alexandre Stawisky ein ungewöhnlicher Mensch gewesen sein. Ungewöhnlich vor allem, was seine körperlichen Proportionen angeht. So müssen seine Arme eine Länge von ungefähr 3 Metern gehabt haben, denn etwa aus dieser Entfernung wurde die Kugel abgefeuert, an der er starb. Wir fragen, wer hat Stawisky wirklich erschossen? War es ein Polizist? Wir fordern Aufklärung. Aber auch diesmal gab es keine Aufklärung. Die Version des Selbstmordes wurde aufrechterhalten. Doch auch mit Stawiskys Tod war der Fall noch nicht abgeschlossen. Ein rumänischer Anwalt meldete sich an. Er versprach dem Gericht, mit wichtigen Dokumenten vor dem Pariser Untersuchungsgericht zu erscheinen. Mit Dokumenten, aus denen die Identität von Stawiskys Komplizen hervorginge. Unterwegs wurde er ermordet. Unbekannte Täter drangen nachts in sein Hotelzimmer ein und erschossen ihn. Seine Mappe mit den Dokumenten verschwand und tauchte nie wieder auf. Auch dieser Mord blieb ungeklärt. Nach und nach kam Frankreich zur Ruhe. Die angeschlagene Wirtschaft erholte sich. Die Akten über den Fall Stawisky wurden geschlossen. Eines Tages verschwanden auch sie. Sie hörten: Die wahren Fälle, ein ungeklärter Fall nach der Affäre Stawisky, als Hörspiel eingerichtet von Nikolai von Michalewski. Es erzählte Klaus Stieringer, es ermittelten Hans Petsch und Günter Witte, ferner waren Gudrun Daube, Herbert Steinmetz, Eberhard von Gagern, Giselher Schweizer, Kurt Zielke, Franz Rudnick, Sabine Werner und Hannes Krüger dabei. Und als Alexandre Stawisky Hans Ernst Jäger. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde diese Krimi-Folge am 30. November 1963. Ich bin Serge Alexandre, Finanzberater, Besitzer eines Theaters, eines Rennstalls, Gesellschafter einer Pressegruppe. Im Herbst gründe ich die Autonome Bank für Großbauten und internationalen Zahlungsverkehr. Der Fall Stawisky beschäftigte Frankreich weiter. 1974 wurde er aufwendig fürs Kino verfilmt. Jean-Paul Belmondo spielte Serge Alexandre, auf Deutsch gesprochen, von Peer Schmidt. 500 Millionen in Obligationen, notiert an der Börse und vom Staat verbürgt. Der Film Stawisky spiegelt gewissermaßen das Radio Bremen Hörspiel, das wir gerade gehört haben. Hier wird das Innenleben des schönen Sasch beleuchtet. Niemand weiß, wer ich bin, wozu ich fähig bin. Darüber hinaus ähneln sich die Dramaturgie und die Dialoge. Konnten Sie mit ihm sprechen? Er ist krank, Ramon. Krank, krank. Ich pfeife seine Krankheit. Wir müssen ihn neutralisieren, Missy. Wenn nicht, reißt er uns alle bei seinem Sturz mit. Erstaunlicherweise nimmt sich der Film, den Alain René inszenierte, neben den vielen Talenten und Tricks des durchaus charmanten Stawisky, genau wie das Hörspiel, Zeit für die Ermittlergruppe. Ich begann mit meinen Erkundigungen, indem ich mich direkt in die Registratur unserer Abteilung begab. Und ich konnte sofort ermitteln, dass Serge Alexandre Stawisky war. Und an dieser Stelle, so finde ich, klingt auch der Film ähnlich dokumentarisch wie das Hörspiel. Ich habe mich in die entsprechende Abteilung begeben, um die Akte zu finden. Alexandre wurde da schon als Betrüger beschrieben, als der typische Hochstapler. Aber wenn Sie schon das Hörspiel erstaunlich und den Fall undurchdringlich fanden, warten Sie mal den Film ab. Ja, der schöne Sascha. Das ist eine ganz besondere Akte. Man braucht eine Sondergenehmigung des Kontrollchefs, um Einsicht nehmen zu können. Sie werden von einer Überraschung in die andere fallen. Inspektor. Auch der Film lässt die Umstände des Todes Stawiskis offen. Es bleibt, genau wie der Titel des Radio Bremen Hörspiels verrät, ein ungeklärter Fall. Tja, kein Mucks, wir waren mal wieder zu Gast im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und das Schlusswort hat natürlich die Bremer Hörspiel-Ikone Gudrun Daube. Und nun ist Sendeschluss. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen in der ARD-Audiothek und überall sonst. So auch am nächsten Donnerstag. Darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt. Kein Mucks wird Ihnen präsentiert von allen ARD-Hörspielredaktionen, genau wie die anderen Krimi-Podcasts der Audiothek. Sie heißen Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Folgen Sie einfach den Fußspuren der Justitia oder der Axt. Und ich bin sicher, da finden Sie, was Sie suchen. Und damit darf ich mich verabschieden. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.